Erster, ich habe für mich selbst entschieden, dass ich nicht noch einmal zu euch kommen möchte, um euch traurig zu machen. Zweiter, denn wenn ich euch traurig mache, wer soll mich dann wieder glücklich machen, wenn nicht genau die Person, die durch mich traurig geworden ist? Dritter, ich habe euch deshalb geschrieben, damit ich bei meinem Besuch keine Sorgen wegen der Menschen habe, über die ich mich eigentlich freuen sollte. Vierter, ich schrieb euch damals mit schwerem Herzen und unter vielen Tränen, nicht um euch zu verletzen, sondern damit ihr meine tiefe Liebe zu euch erkennt. Fünfter, wenn jemand Traurigkeit verursacht hat, dann hat er nicht nur mich getroffen, sondern bis zu einem gewissen Grad euch alle. Sechster, es reicht aus, dass dieser Mensch von der Mehrheit der Gemeinde bereits eine Strafe oder Zurechtweisung erhalten hat. Siebter, jetzt solltet ihr ihm stattdessen vergeben und ihn trösten, damit er nicht vor lauter Traurigkeit völlig verzweifelt. Achter, deshalb bitte ich euch dringend, ihm gegenüber wieder eure Liebe zu zeigen und ihn freundlich aufzunehmen. Neunter, ich habe euch auch geschrieben, um euch zu prüfen und zu sehen, ob ihr in allen Dingen bereit seid, gehorsam zu sein. Zehnter, wenn ihr jemandem vergebt, dann vergebe ich ihm auch, und was ich vergeben habe, das tat ich für euch in der Gegenwart von Christus. Elfter, wir handeln so, damit der Satan uns nicht überlistet, denn wir kennen seine bösen Absichten und Pläne sehr genau. Zwölfter, als ich nach Troas kam, um die gute Nachricht von Christus zu verkünden, öffnete der Herr mir dort eine gute Möglichkeit für meine Arbeit. Dreizehnter, trotzdem hatte ich keine innere Ruhe, weil ich meinen Bruder Titus dort nicht finden konnte, weshalb ich mich verabschiedete und nach Mazedonien reiste. 14. Ich danke Gott, der uns in Christus immer zum Sieg führt und durch uns die Erkenntnis über ihn wie einen Duft an jedem Ort verbreitet. 15. Denn wir sind für Gott wie ein angenehmer Duft von Christus, der sowohl die Menschen erreicht, die gerettet werden, als auch die, die verloren gehen. 16. Für die einen ist es ein Geruch des Todes, der zum Tod führt, aber für die anderen ist es ein Duft des Lebens, der zum Leben führt. 17. Wir sind nicht wie viele andere, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wir reden aufrichtig im Auftrag Gottes vor ihm in Christus.